Ich beginne direkt mit einem Zitat. Die ägyptischen Menschen haben tiefe Schächte in die Felsgegend getrieben, so erzählt der Ägyptologe Georg Ebers 1886 in der Gartenlaube. Das ist eine Familienzeitschrift, die auch in Hamm gelesen wurde und auch bei Emil Griebs zu kaufen war natürlich. Also haben tiefe Schächte getrieben, um ihren sterblichen Resten ewige Ruhe zu sichern und sie dem Blick und der Berührung der Überlebenden zu entziehen. Und nun müssen sie es sich gefallen lassen, dass ihre Mumien den neugierigen Blicken aller Welt preisgegeben sind und dass Tausende von Fremden, deren bloße Nähe sie zu Lebzeiten verunreinigt hätte, sie mit Händen betasten, sie öffnen und nach Willkür mit ihnen verfahren. So der Ägyptologe Georg Ebers, aber solche Skrupel wie der Ebers hat Gaston Maspero, der Leiter des Ägyptischen Museums in Kairo, in den 1880er Jahren nicht gehabt. In der Zeit wurden die Mumien aus den Gräbern gezogen und dann zum Teil bis nach Deutschland verschifft. Im Zuge der Ägyptenbegeisterung kulturell interessierter Kreise bildete sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Hamm ein Mumienverein. Also man musste nicht Mumie sein, um damit zu machen, das hat einen anderen Zusammenhang. Die darin vertretenen Honoratioren hatten es sich zum Ziel gesetzt, eine altägyptische Mumie zu erwerben und diese den Bürgerinnen und Bürgern in Hamm zu präsentieren. Die Männer des Vereins wollten Anteil haben, Zitat, an den staunenerregenden Entdeckungen in dem alten Wunderlande Ägypten. So erzählt es der Verein in einem Zeitungsbericht am 28. Oktober 1886 im Anzeiger. Also ein Zeichen für das hier in Hamm auch grassierende Ägyptenfieber. Die Idee zur Gründung des Mumienvereins verdankt sich sozusagen einer Bierlaune und auch das Selbstverständnis des Vereins war keineswegs bierernst, sondern mit Humor gespickt. Allerdings war es den Männern um den Assessor Griebsch durchaus ernst mit der Idee, eine ägyptische Mumie zu kaufen. Julius Griebsch war 1886 im Orient, heißt es irgendwo, gewesen und hatte dabei wahrscheinlich wohl auch Ägypten bereist und Fotos von Mumien mit nach Hamm gebracht. Die sind in so einem Buch gesammelt und befinden sich im Museum und werden von der Kollegin Frau Czernik betreut. Aber außer dieser persönlichen Verbindung zu Ägypten durch die Person des Julius Griebsch war also diese Begeisterung, die allgemeine Begeisterung für Fremdes, für Exotisches damals ein bedeutender Faktor, der eine Rolle gespielt hat. Schon im Juli 1882 veröffentlichte der Westfälische Anzeiger in Hamm eine Serie Ägypten, wie es heute ist. Dabei habe ich den Eindruck, war die Gegenwart des nordafrikanischen Staats weniger Gegenstand des Interesses als vielmehr die glorreiche, die geheimnisvolle und Vergangenheit des Staats, einem Land mit höchster Kultur, ein wahres Wunderland, wie es hieß. Also ein sozusagen der Inbegriff der Exotik. Das aktuelle Ägypten am Ende des 19. Jahrhunderts, so hieß es, war nur, zitiere aus dem Westfälischen Anzeiger, nur ein Vizekönigreich, ein halb barbarischer Tributärstaat des türkischen Sultans. In der Tat besaß der ägyptische König in dieser Zeit nur wenig Einfluss, denn Ägypten stand seit 1882 unter britischer Verwaltung. Und während der Staat unter britischer Leitung stand, war die gesamte Antikenverwaltung unter französischer Regie. Auch das Museum in Kairo war damals unter der Leitung eines Franzosen, eben dieses gerade schon erwähnten Gaston Maspero. Und die französische, die Dominanz der Franzosen in der antiken Verwaltung blieb übrigens bis zum Ende der 1960er Jahre erhalten. Man kann also sagen, dass entscheidende Fragen die Europäer unter sich selbst regelten und dass die ägyptische Bevölkerung und ihre Vorstellungen eigentlich keinen Platz hatten. Dass die kolonialistischen Ideen von der Vorherrschaft der Europäer, speziell der Deutschen, in Hamm angekommen waren, hast du, Ute, ja gerade schon geschildert. Und diese Vorstellungen werden auch in unterschiedlichen Bildungsangeboten in der Stadt greifbar. So passt etwa ein Vortrag dazu über Sansibar, Ostafrika und die deutschen Erwerbungen, auch um 1882, 86 irgendwie in dieser Kante. Einen weiteren Schritt in der geistigen Aneignung des afrikanischen Kontinents tat etwa Karl Sommer, Lehrer an der Evangelischen Südschule in Hamm, als er über Afrika in der Entdeckungsgeschichte referierte und dabei auf die Bestrebungen unserer Regierung in Afrika festen Fuß zu fassen hinwies und vor allem die wirtschaftlichen Profite begrüßte, die winkten, wenn wir tatkräftig für die Gründung von Kolonien sorgen. Zitat Ende. Insbesondere Kaufleute, Fabrikanten und Wissenschaftler, also bürgerliche Kreise, sprachen sich für die Gewinnung von Kolonien aus. Dem Selbstverständnis nach brachten die, Zitat, zivilisierten Völker dem dunklen Weltteil erstmal Kultur, sagte man. Es sei die vornehmste Aufgabe Deutschlands, Zitat, durch Missionen und Lehrer unter dem noch rohen Volke Christentum, deutsche Sitte, deutsche Sprache und deutschen Einfluss zu verbreiten und dadurch das Negervolk physisch und moralisch zu heben. So jedenfalls äußerte sich Karl Emil Jung, der Generalsekretär des Deutschen Kolonialvereins, von dem es ja, wie gesagt, den Ableger in Hamm gab. Und dieses Zitat stammt aus der Gartenlaube 1884. Man muss also sich vorstellen, dass die Mitglieder der Abteilung Hamm dann auch so dieses Programm vertreten haben in der Zeit. Dass die Europäer im schwarzen Afrika für Kultur sorgten, war damals eine vielgeteilte Vorstellung. Und in Ägypten aber, wo ja bereits Kultur existierte, ja die Hochkultur überhaupt, betrachteten sich die Europäer dann eben als legitime Erben der Kultur. In diesem Sinne referierte am 22. Februar 1886 Professor Heinrich Brugsch in Hamm über moderne Ägypter, wieder mit dem Fokus allerdings auf dem alten Ägypten. Und 1887 gastierte das Theater Merveilleux auf dem kleinen Exerzierplatz in Hamm, das ist heute der Parkplatz am Nordenwall. Und es gibt einen Zeitungsartikel über diese Veranstaltung und der Verfasser ist also voller Begeisterung. Malerei und Mechanik haben sich hier vereinigt, um wirklich sehenswertes Auge wie Geist Fesselndes zu bieten. In großen, herrlich ausgeführten Tableau ziehen die einzelnen Gegenden an unseren erstaunten Augen vorüber. Wir erleben Konstantinopel, Damaskus, Jerusalem, Bethlehem, Alexandria, Kairo, die Kalifengräber, die Riesensphinx, jetzt sind wir im Zentrum, und die Pyramiden von Gizeh. Also schade, dass sie nicht fotografiert haben, ich hätte es gern gesehen. Also das ist so der Hintergrund, die Stimmung in Hamm. Und nun kommt nochmal die Frage, wie denn die Mumie nach Hamm gelangte. Dieser Heinrich Brugsch, der auf Einladung des Wissenschaftlichen Vereins in Hamm über moderne Ägypter gesprochen hatte, besaß einen Bruder namens Emil und der arbeitete in Kairo am Museum. Emil Brugsch besaß eigentlich eine zweifelhafte Vergangenheit, indem er durch den Verkauf von ägyptischen Altertümern viel Geld gemacht hatte. Es heißt dann aber, dass er im Museum so seinen Sinn gewandelt habe und dann vom Saulus zum Paulus wurde. Jedenfalls ist dieser Emil Bruch am Museum in Kairo die entscheidende Stelle in Ägypten, durch die es dann möglich wurde, eine Mumie nach Ham zu überführen. Emil Bruch war es, der in der Nähe von Theben, nämlich in Deir el-Bahari, die Ausgrabung von 40 Königsmumien organisierte, während sein Chef, der Gaston Maspero, den wir vorhin schon hatten, gerade in Europa weilte. Maspero aber berichtet über die Überführung der Mumien ins Museum. Die Einheimischen in Ägypten haben in der Gegend von Gurna, also bei Theben, etwa in den 1870er Jahren Gräber gefunden. Zitat, weigerten sich aber, den Ort anzugeben, wo diese Gräber lagen. Maspero ist dann nach Theben gereist, um den Fellahs, ist die Landbevölkerung, die einfache Landbevölkerung in, so zum Beispiel ein Gemälde von 1835, um den das bis dahin so treu bewahrte Geheimnis zu entreißen. Da dem Museumsmann dies ohne Zwangsmittel nicht gelang, sorgte er dafür, dass ab der Rasul Ahmed, ein Verkäufer von einschlägigen Antiken in Ägypten, von der Polizei in Luxor festgenommen wurde. Maspero war beim Verhör dabei, doch, Zitat, milde Drohung, nichts half, musste er feststellen. Selbst nach 2 Monaten Haft war von dem Mann nicht zu erfahren, wo die Gräber lagen. Im Gegenteil, inzwischen drohte die öffentliche Meinung, sich gegen den Museumsleiter zu kehren. Und so verzichtete er lieber darauf, den weiter festzuhalten. Denn es hieß also, der Mann sei so integer und könne nie ein Königsgrab verletzen. Also wurde er dann entlassen, der ägyptische Händler. Daraus habe ich aus diesen Schilderungen entnommen, dass also die Öffnung von Gräbern und von Königsgräbern im ägyptischen Wüstensand durchaus heikel war und mit kulturellen oder vielleicht auch religiösen Tabus verknüpft war. Denn selbst dieser Abdel Rasul, dieser Mann, der also einiges auf den Markt geworfen hatte und versuchte, Geld zu machen mit Grabbeigaben, hat also die Mumien selbst und nicht preisgegeben und auch nicht verhökert, sondern da war offenbar ein Tabu davor, was ihn davon abhielt. Und nur nach langem Drängen und irgendwann hat er seinen Widerstand aufgegeben und er hat dem Museumsleiter Maspero den Ort dieser Gräber verraten. Schon seit den 1870ern hatte der offenbar Zugang dazu und immer also sozusagen die kleineren Dinge daraus entwendet und auf den Markt gegeben. Am 6. Juli 1881 führte der Ägypter den Museumsmitarbeiter Emil Bruch, den Bruder des Ägyptologen, zu den Gräbern. Dann hat Emil Bruch die Ausgrabung der Gräber organisiert und schließlich sollten 40 Mumien nach Kairo überführt werden. Dazu mussten 300 arabische Männer die Mumien und die Grabbeigaben über Stunden zunächst mal in die nahegelegene Stadt Luxor schaffen. Ob die Helfer bezahlt wurden, wissen wir nicht. Von dort schipperte der Museumsdampfer die Kostbarkeiten in Richtung Norden nach Kairo. Georg Ebers, von dem wir vorhin schon gehört haben, der beschreibt die Szene folgendermaßen. An beiden Seiten des Nils strömten die Verlachen zusammen, um das wunderbare Leichenschiff zu sehen und der Schar von Königen, die es als stumme Passagiere stromabwärts führte, die letzte Ehre zu erweisen. Als gelte es, einem großen Verstorbenen aus ihrer Mitte das Ehrengeleite zu geben, folgten Verlachenweiber mit aufgelöstem Haar dem Dampfer, bestrichen sich Stirn und Brust mit Staub und stießen jenes weithin schallende Sagarit aus, mit dem sie bei den Leichenzügen der leidenschaftlichen Trauer, die sie erfüllt, Ausdruck geben. Die Männer mischten sich unter die klagenden Weiber und schossen Flinte auf Flinte ab, wie sie es zu tun gewohnt sind, wenn sie angesehene Verstorbene bestatten. Von Luxor bis Kuft begleitete das ägyptische Volk die schwimmende Königsbahre mit allen Zeichen der Trauer. Offenbar war also die Umgang mit den Leichen, auch wenn sie noch so alt waren, auch aktuell zu dieser Zeit noch in religiöse Traditionen eingebettet. Während also für manche die Mumien Handelsgüter waren, für andere, wie vielleicht in Hamm, eine kulturelle Erquickung und ein Beitrag für humorvolle Verlustierung darstellten, so scheinen sie aber doch für die Menschen in Ägypten noch ganz verehrungswürdige Tote gewesen zu sein. Am 2. November 1886 konnte der Westfälische Anzeiger berichten, dass die gekaufte Mumie ein ausgezeichnet schönes Exemplar am 21. Oktober in Kairo auf die Reise geschickt worden war. Sie dürfte dann wohl mit dem Schiff nach Hamburg und von dort aus mit der Eisenbahn nach Hamm gelangt sein. Emil Brugsch hatte in Kairo die Mumie einer Frau für den Mumienverein ausgewählt, die dann im Dezember 1886 in Hamm erreichte. Der Ankauf der Rarität wurde in Hamm durch die Bildung einer Aktiengesellschaft finanziert. Auch diese Aktiengesellschaft kann man mit Augenzwinkern sehen, die nahm sich also auch selbst nicht ganz ernst. 25 solcher Aktien wurden ausgegeben, alle sorgfältig und kunstvoll gestaltet. Pro Aktie wurden 20 Reichsmark fällig. Der Preis übrigens für die Mumie lag damals bei 321 Reichsmark. Der für Transport und Fracht belief sich auf 71,50 Mark, also Reichsmark 50, insgesamt also rund 400 Reichsmark. Ob das sich dabei um irgendeinen reellen Preis handelt, kann ich überhaupt nicht sagen. Also Mumienhandeln ist jetzt nicht mein Schwerpunkt. Aber das Geld, was damit einging, denke ich, wird wohl auf das Konto des Museums in Kairo gebucht worden sein und nicht irgendwo, vielleicht, wo es vielleicht passender gewesen wäre. Am 14. Dezember 1886 war die Mumie so, das ist das einzige Foto, was wir von ihr haben, leider, gerade in Hamm eingetroffen. Der Mumienverein plante das gute Stück, nebst den Mumienfotos, die wir auch schon, von denen wir ein bisschen was gesehen haben, in einer Ausstellung zugänglich zu machen. Das geschah in der Wirtschaft der Witwe Emilie Juckenack an der Weststraße 16. Einmal hier ein altes Foto. Auf der linken Seite ist Juckenack, da ist es auf der Lithografie etwas besser zu sehen, das zweite Haus von links. Und heute ist da Eis Remor. Weststraße 16. Am 21. Dezember 1886 war es endlich soweit. Also in diesem Restaurant war für den Eintrittspreis von 50 Pfennig das tolle Stück zu bewundern. Das Geld sollte für wohltätige Zwecke dienen. Also das heißt, die Mumie war offenbar komplett bezahlt. Und zu sehen war die Attraktion bis zum 31. März 1887. Dann wurde sie dem Museumsverein, also im Rathaus, übereignet. Und zwar gelangte sie in das Rathaus an der Ecke Südstraße 2. Da war damals das sogenannte neue Rathaus gegenüber vom alten Rathaus mit dem Laubengang untergebracht. Und dahin kamen die dann. Der Mumienverein löste sich auf und dafür wurde eine extra Auflösungsurkunde entworfen und da steht dann unter anderem: Zum mumienhaften Dasein entschlummerte der Mumienverein. Mit Datum auch wieder vom 1. April, also da auch wieder dieser humorige Hintergrund, 1887. Die Mumie nun gehörte fortan zum festen Bestand des Museums, vielfach auch als skurriles Objekt wahrgenommen. 1944, als das Stadthaus von einem Bombentreffer in Schutt und Asche gelegt worden ist, war dann auch das Ende der Mumie gekommen. Vor dem Hintergrund der Kolonialismusdebatte in der Museumswelt müssen wir uns heute Rechenschaft ablegen über die Provenienz der altägyptischen Sammlungsobjekte und vor allem auch über die Umstände, wie sie nach Hamm ins Museum gelangt sind. Ne? Professor Jürgen Zimmerer, ein Mann, ein Afrika-Wissenschaftler und Historiker, erklärt in diesem Zusammenhang, ich bringe es jetzt ganz spitz auf den Punkt, die Nofretete gehört nach Ägypten. Sie können sich vorstellen, was das bedeutet. Ne? Das Benedikt Savoy, die Sie hier sehen, eine bekannte Kunsthistorikerin an der TU Berlin, die auch für Emmanuel Macron ein Restitutionskonzept entwickelt hat, zusammen mit Felvignat, hat auf die Frage, wie viel Geklautes im Berliner Humboldt-Forum steckt, geantwortet: Fast alles, was heute in ethnologischen Sammlungen liegt, ist in der Kolonialzeit gekommen. Die Europäer haben sich damals bedient, auch wenn sie nicht alles mit förmlicher Gewalt an sich gerissen haben. In asymmetrischen Machtkonstellationen hat das Gegenüber, in unserem Fall also die Ägypter, keine Chance, Nein zu sagen.